Ich möchte mich zunächst auch recht herzlich bedanken, dass Sie dann doch zu diesem Vortrag gekommen sind. Und ich möchte auch den Veranstaltern meinen herzlichen Dank aussprechen. Es soll heute um Kritik und ihre Voraussetzungen gehen. Der Einladungstext nannte die Fähigkeit zur Erkenntnis und den Willen zum Urteil. Beides muss dem Individuum, welches sich der doch unerquicklichen Aufgabe des Kritisierens zuwendet, notwendig zukommen. Kritik, so bestimmt es derselbige Einladungstext, sei die theoretische Vorwegnahme der Beseitigung von Herrschaft. Große Warte in einer Zeit, in der so gar keine Aussicht besteht auf den freien Zustand, jenem freien, freier Menschen, der ohne Kommando und Fron allen, die Menschenantlitz tragen, ein Leben ohne leibliche Not, Elend und Gewalt verspricht. Allein vom Kommunismus zu reden, hat etwas hilflos Lächerliches, ist antiquiert wie der gepudelte Zopf der alten Herren angesichts der Dampfbahn. Die Großmäuligkeit, die doch schon einstens die reale Ohnmacht zu bemänteln hatte, mit welcher annonciert wurde, dass der Waffe der Kritik nun doch bitteschön die Kritik der Waffen zugesellt werde, ist angesichts des Gewaltpotenzials selbst eines maroden Staats, eher Städtchen wie Syrien, zynisch geworden. Man getraut sich gar nicht mehr vorzustellen, wie der Gewaltsame und wie anders soll's denn gehen, der gewaltsame Sturz jenes weltweiten Verhängnisses erfolgen könne, welches als blind wütender Zusammenhang justament das besorgt, was die freie Assoziation zu schaffen hätte und im Prozesse dieser, im negativen Vergesellschaftung, jedes einzelne der dabei erst kreierten Subjekte mit dem Tode bedroht. Einst haben bekanntlich die Herren als Bürger den bunten Rock ganz ausgezogen und zivil angelegt. Das Marxische Werk informiert über das nackte Elend dieses Vorgangs en gros und en detail. Mit den alten Zöpfen fiel die Gottgewolltheit der Ordnung, indem sie sich unter die Schaffenden einreihten, besiegelten jedoch die weiterhin raffenden neuen Herren ihre Unterstellung unter das neue, nun als Weltmarkt erscheinende Prinzip. Die Farce der Verwandlung allgemeiner bürgerlicher Emanzipation in die Befreiung des Besitzbürgers mündete in der grenzenlosen Freiheit des Kapitals. Wie es keinem Napoleon gelingen konnte, warf sich ein subjektloser Prozess zum Allherrscher auf. Und auch die Staaten waren nun in der Welt. Wie der Bürger, ein solcher als Warenhüter, lediglich ist, weil die Waren nicht alleine zum Markt kommen können, ist er auch politischer Bürger bloß, um die schiere Existenz des Markts samt Tauschmittel zu garantieren. Dass er dies mit seinem Körper tut, als Soldat nämlich, in Gestalt eines im Besitz des Staates stehenden, lebenden Kugelfangs, war ein Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der allerdings sein Augenmerk auf das Umlegen des Abzugs, also auf das Töten statt des Getötetwerden, legte, noch geläufig. Die ganz selbstverständliche Zuversicht, dass derart himmelschreiender Irrsinn erst einmal erkannt, zumal im Verbund mit dem rasant zunehmenden Elend, schnellstens zu tatkräftiger Abhilfe führen müsse, ist dem Marxischen Werk eingeschrieben. Sie ist neben der kopfschüttelnd notierten Erkenntnis, dass dies nicht geschah, die darin sich entäußernde Triebkraft. Die Hoffnung stützte sich dabei auf ein postuliertes Subjekt. Die um ihre Subsistenzmittel gebrachten Lohnarbeiter, gezwungen sich zu verdingen, ohne Aussicht auf Besserung des Elends, sollten sich zusammentun, so wenig wie das Kapital die Staatsgrenzen achten und als internationale Vereinigung nicht lediglich sich selbst befreien, sondern die ganze Menschheit aus der Sklaverei führen. Die realen Arbeiterinnen und Arbeiter aber, untrennbar mit ihrer einzigen Ware, nämlich der Arbeitskraft, verbunden, stürzten nicht das Fabriksystem, sondern trachteten, im Verein ihre Position als Verkäufer ihre Ware zu verbessern, organisierten sich, nicht anders als ihre Vertragsgegenüber, in Trusts und Kartellen und zogen sich dann auch als Bürger ihres jeweiligen Staats den nun einheitsfarbenen Waffenrock an. Im August des Jahres 1914 war es ganz augenscheinlich, dass die Hoffnung auf die Erlösung aus dem Elend, als deren Träger der Text der Internationale, das mit wir selber etikettierte internationale Proletariat besungen hatte, im Feldgeschrei der als Soldaten nun sehr nationalen Arbeiter untergegangen war. Die dem Arbeiter unterstellte Widerspenstigkeit gegen die Realisation des je schon ideell vollzogenen Subsumption der Arbeit unter das Kapital erwies sich samt der Vorstellung einer Verwandlung der leibhaften Arbeiterinnen und Arbeiter in ein mit Selbstbewusstsein ausgestattetes Proletariat als schieres Hirngespinst. Allen, die noch immer der Ansicht waren, die Einrichtung der Welt sei grundfalsch und Abhilfe weder bei Gott noch Kaiser oder Tribun erwarten wollten, stellte sich nun die Aufgabe, über die Gründe der Katastrophe, die ja durch die Ereignisse der Jahre 1917 und folgende noch vergrößert wurde, nachzudenken. Dies, also das Nachdenken, bedeutete zunächst die Abrechnung mit der Sozialdemokratie und auch mit ihrem Geschwister, der Leninschen Partei. Inhaltlich eine Auseinandersetzung mit dem Wesen des Staats, also Staatskritik, und des Rechts, sowie dem theoretischen und auch ganz praktischen Stellenwert des Proletariats und somit eine Konfrontation mit dem theoretischen Modell des Klassenkampfs als Motor der Geschichte. Die intensive Relektüre von Marx führte alsbald zu einer Hinwendung zu den Schriften Hegels und auch Kants und überhaupt zu einer kritischen Befassung mit den philosophischen Grundlagen des eigenen revolutionären Denkens. Die Frage nach den Mechanismen auf der Subjektseite, also jene Strukturen, welche die Menschen in ihrem Denken und Empfinden bestimmen, es ihnen etwa ermöglicht, den größtmöglichen Widersinn für vernünftig zu halten, wie auch Genugtuung und Zustimmung zu verspüren, bei Handlungen, welche ganz und gar nicht dem eigenen Wohle dienen, führte zum einen zur Auseinandersetzung mit der Phänomenologie Husserls, gewissermaßen dem logischen Endpunkt des Idealismus, also des notwendig falschen Bewusstseins, und zum anderen zur Einbeziehung der Freudschen Kategorien. Die hier angerissenen theoretischen und nebenbei bemerkt auch praktisch organisatorischen Bemühungen, nicht lediglich des Instituts für Sozialforschung, es gab in Europa diverse Kreisen von Linksabweichlern, so hat man die spöttisch genannt, und Hegel-Marxisten, bis zu den großen Säuberungen, also in den 20er Jahren, selbst in der UdSSR. Also diese Bemühungen spielten sich ab im Angesicht der großen Krise des Kapitals. Die zuvor unvorstellbare Bemeisterung der Zusammenbruchskrise zwang denen, die diesem Gemetzel entkamen, im Übrigen auch allen, welche späterhin sich dem Kommunismus zuwenden sollten, die Bürde auf, sich über das Geschehene Rechnung abzulegen und alles daran zu setzen, dass ja lediglich sistierte, also militärisch niedergerungen und mit diplomatischen und fiskaltechnischen Regularien festgezwungene, tödliche Schicksal letztlich zu verhindern. Mit der deutschen Revolution vom Jahre 1933 wurde die ja doch trostreiche Beschaftung, die doch trostreiche Betrachtung der Geschichte als Vorgeschichte einer erst noch in den Status der Geschichtlichkeit aufsteigenden Menschheit obsolet. Statt eines zwar vom Kapital, also einem subjektlosen Subjekt, gesetzten und daher notwendig katastrophischen Zusammenhalts, der jedoch eben durch den Klassenwiderspruch die Option auf die Befreiung in sich tragen sollte, erweist sich das, was Gesellschaft nicht genannt werden kann, als geschichtsloses Verhängnis, schiere Barbarei. Die Vermittlungen werden abgeschafft, so formulierte Horkheimer. Angesichts der real vollzogenen Volksgemeinschaft, der Einswerdung der Deutschen unter ihrem Führer in gemeinschaftlich geplanten und vollzogenen Massenmord, ist der Sozialismus als positive Lehre bankrott gegangen und es stellt sich jede Art positiver Geschichtsphilosophie nicht lediglich als unmöglich, sondern als geistiges Fraternieren mit der Barbarei heraus. Die Krise ist die Wahrheit des Kapitalverhältnisses. In ihr kommt die zu seiner Begründung und Aufrechterhaltung notwendige, aufgespeicherte Gewalt und das Zerstörungspotenzial des bewusstlosen Fortschritts schlagartig zum Vorschein. Die spiegelt sich in der Panik der Subjekte, gleich ob dieses jetzt an der Börse und im Aufsichtsrat oder an den Orten der Arbeit, wie auch des verwalteten Elends, tummeln. Und sie spiegeln sich in den zutage tretenden Brüchen im politökonomischen Gefüge. Geldanlagen werden hektisch in der Welt herumgeschoben, Staaten lassen die Säbel rasseln. Es war die Angelegenheit der Deutschen, sich diese Wahrheit, die ja eine des Schreckens unvorstellbaren Ausmaßes ist, voll und ganz zu verschreiben. Die Krise als Chance, von der die Geldberaterin der Sparkasse so schön zu sprechen weiß, mit allen zur Verfügung stehenden Gewaltmitteln zu nutzen, um mittels der leibhaften Ausrottung des raffenden Prinzips die Schaffenden für immer vor allen Krisen zu bewahren. Es ist der verbliebene, furchtbare Rest an Wahrheit der Hegelschen Lehre vom Volksgeist, dass tatsächlich sich eine Kollektivneurose einer ganzen Nation bemächtigt hat und das Vermächtnis der von diesem Kollektiv begangenen Untat im Weltgeist als nur allzu reales Schreckgespenst sich erhält. Das stete Einbedenken der Untat und ihre jederzeit zu befürchtenden Wiederholung ist alles, was von einer auf den menschlichen Fortschritt vertrauenden Lehre verbleibt. Dieses Einbedenken, und das ist ein böser Witz der Geschichte, muss, nachdem die Änderung der Welt gescheitert und trotz der stets noch dringender werdenden Notwendigkeit, bis auf Weiteres wohl kaum gelingen wird, als Philosophie erscheinen. Die ja durchaus gebotene, handfeste Tat ist ohne die Besinnung etwa auf ihre wirkliche Handfestigkeit noch stets zum Scheitern verurteilt. Im schlimmsten Fall fördert sie, was sie zu beseitigen verspricht. Jede Intervention, die eine solche auch sein mag, muss die Erkenntnis des zu treffenden Gegenstands zugrunde liegen. Kritik muss, um nicht zu versagen, sich, in Worten Adornos, dem Gegenstand anschmiegen. Hier werden die Grenzen der Möglichkeit einfach praktischer Konzepte sehr schnell sichtbar. Ist der Gegenstand der Kritik ein derart vertrackter, wie es die allerdings grundfalsche Einrichtung der Welt eben ist, so wird man nicht lediglich genötigt, sich ernsthaft mit verrückten Formen zu beschäftigen. Marx tat dies in der ja doch sehr treffenden Sprache der religiösen Dogmatik, sondern man wird die Zumutung verspüren, sowohl dialektisch als auch undialektisch zugleich denken zu müssen. Der Unmut über das falsche Leben bildet sich im Subjekt in höchst merkwürdiger Weise. Die direkten Folgen des Tauschprinzips, also der so ziemlich allergemeinsten Kategorie, werden als private Tragödien und persönliches Elend erlebt. Liebeskummer und Angst um den Lebensunterhalt, Langeweile im Beruf und Freizeit und gleichzeitig Erschöpfung aufgrund der stets zunehmend abverlangten Leistung. Wer kennt dies nicht? Die noch recht einfach zu bewerkstelligende Zuordnung dieser Leiden zu den Symptomen der allgemeinen Konkurrenz und des ohne diese nicht zu habenden Prinzips des Gleichen gegen Gleiches erheischt bereits einiges an Erkenntnisarbeit. Der Anlass zum politischen Engagement liegt wiederum in einer Sphäre, welche dem Subjekt, zumindest solange es sich bei den Subjekten um Studierende in einer mittelgroßen deutschen Stadt handelt, lediglich sehr vermittelt vor Augen. Emotional verstörende Bilder und Berichte von Elend, Not und Krieg stoßen auf vorhandene Empathie und den Wunsch, anderen zu helfen. Es dürfte sich hier im Raum herumgesprochen haben, zu welch unangenehmen Formen politischer Praxis dies ganz notwendig führen muss, wenn nicht ein erheblicher Denkaufwand betrieben wird. Hier hat, so ganz nebenbei, Kritik noch einen dringlichen und sehr direkten Ort. Doch überhebliches Herabblicken auf Occupy, Bildungsstreik und wie derlei Dinge auch immer heißen, mag den eigenen Narzissmus befriedigen. Die offenkundige Borniertheit solcher Leidtreibens mag unangenehm berühren. Es ist aber das Bedürfnis, welches sich hier Bahn bricht, womöglich nicht gar so verschieden von dem im eigenen Kopf residierenden. Der Impuls zu handeln, auf erkannte Missstände unmittelbar zu reagieren, ist zumindest doch verständlich. Es ist nun leider nicht lediglich so, dass der Zugang zur Erkenntnis des als Missstand Begriffenen aufgrund der Natur des Gegenstands, also der unter dem Kapital eben nicht vergesellschafteten, das wäre ja die vernünftige Einrichtung, sondern in seinen unvereinbaren Widersprüchen zusammengezwungenen Welt, dem Subjekt lediglich durch einen immer dichter werdenden Schleier des Scheins hindurch ermöglicht wird, sondern die zur Durchdringung eben dieses Schleiers geschaffene Theorie wird durch die immer weiter aufgeschobene Praxis in ihrer Wahrheit selbst beschädigt. Wahrheit hat in der Tat so etwas wie einen Zeitkern. Karl Marx hat die Kritik der politischen Ökonomie strikt vom Standpunkt des Kommunismus vollzogen. Der Kommunismus ist aber kein theoretisches Wolkenkuckucksheim, sondern eben die praktisch durchgeführte, vernünftige Einrichtung der Welt. Die Tatsache, dass der Zeitpunkt der Verwirklichung vertan ward, wie es am Eingang der negativen Dialektik konstatiert wurde, zwingt den kritischen Geist zur beständigen Auseinandersetzung mit den eigenen theoretischen Grundlagen und im selben Prozess mit der nicht lediglich verrückten, sondern seit längerem Amok laufenden Wirklichkeit. Auch diese wurde durch das Ausbleiben dessen, was Versöhnung genannt wurde, in ihrem Sein tangiert, hat sich gegen Kritik wie gegen die eigenen selbstdestruktiven Wesenszüge gewappnet. Kritik muss diese Wandlung, genau wie die Gründe des eigenen Scheiterns, in sich aufnehmen und zum Zentrum der eigenen Anstrengungen machen. Der Nationalsozialismus war die praktische Unternehmung, das Kapitalverhältnis auszusetzen, ohne an seine Grundlagen zu rütteln. Arbeit und Kapital wurden zusammengezwungen und unter direkte staatliche Kuratelle gestellt. Formal vollzogen wurde dies in der Gründung der Arbeitsfront, in der Festlegung des Staats auf das Gemeinwohl wurde der Widerspruch von Bourgeois und Citoyen kassiert. Ganz folgerichtig mittels Planwirtschaft und Wirtschaftsdenkung. Staatlichkeit selbst wird dadurch berührt. Das Recht verändert radikal seinen Inhalt. Grenzen werden prinzipiell bedeutungslos. Das Staatsvolk mutiert zu einer tatsächlich im Führer nicht lediglich repräsentierten, sondern real verkörperten Masse. Ausrottungskrieg und Massenmord sind ihrer Form nach mit der Etablierung dieses Umstands gesetzt. Die Tatsache, dass die Idee der Beseitigung des Raffens, des materiellen Prinzips, mittels der tatsächlichen Ermordung ihrer imaginierten Träger, also der, wie es die Täter nannten, physischen Lösung des Judenproblems, nicht allein als schreckliche Allmachtsfantasie im Kopfe eines heruntergekommenen Weltkriegsveteranen spukte, sondern eine jede menschliche Vorstellung sprengende Realität annahm und im Übrigen lediglich durch die vereinten Kriegsanstrengungen der restlichen Welt zum Anhalten gebracht werden konnte, das hat den Ablauf der Welt, die Geschichte, das, was Produkt menschlichen Austauschs sein müsste, wie mit einer giftigen und ätzenden Lauge tinktiert. Der Antisemitismus ist die Kategorie des Ungeists, welche es den Subjekten ermöglicht, sich die logischen Zumutungen, welche die reale Herrschaft eines prozessierenden Abstraktums notwendig heraufbringen muss, mittels der Vorstellung einer allmächtigen und umfassenden Verschwörung gewaltsam vom Halse zu halten und, befangen in diesem Wahn, sich gemeinschaftlich ein anderes als Ich-Ideal einzusetzen. Historisch war dies der sogenannte Führer. Und so ihre Subjektivität zu durchstreichen, kurz zu vermassen. Es ist genau diese Tatsache gewordene Möglichkeit, welche als Schieres stattgefunden haben, bis zum Zeitpunkt der Beseitigung ihrer Voraussetzungen, die Möglichkeit ihrer jederzeitigen Wiederholung birgt. Kritik als eben die theoretische Vorwegnahme der Beseitigung von Herrschaft muss sich über die Natur dieser Bedrohung Klarheit verschaffen, sich theoretisch rüsten, wirklich als einziges entfaltetes Existenzialurteil erscheinen und dieses Existenzialurteil dann auch zu exekutieren. Hier ist in aller Deutlichkeit die Differenz zu einer Linken gezeigt, die jeden jemals vorhanden gewesenen Anspruch auf die Erreichung eines gesellschaftlichen Zustands ohne Zwang zur Gleichheit, ohne die Herrschaft von Menschen über Menschen, also ohne Arbeit und Kommando, längst hinter sich gelassen hat. Und sich stattdessen einer herbeigewünschten Vertragung sämtlicher Kontrahenten unter einem Weltsouverän verschrieben hat, also die eine Welt. Die sollte sich derartiges je ereignen, alle darunter befassten Subjekte, also alle Menschen die diesen weltweiten Vertragsschluss überlebt haben werden, zu bloßen Exemplaren degradieren muss. Ein weltweites Gulag oder eben ein Kalifat statt des Kommunismus. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die mir zugestandene Aufmerksamkeit. Nach einer kurzen, ungefähr 10 Minuten Pause, bin ich gerne bereit, mich nunmehr Ihre Kritik zu stellen und die vorgestellten Positionen gegebenenfalls zu verteidigen. Dankeschön.